Irgendwo über Maryland schob eine Flugbegleiterin ein Wägelchen mit Getränken und Snacks durch den Mittelgang. Der Geschäftsmann legte sein Buch weg und wartete ungeduldig darauf, dass sie ihn erreichte. Als es soweit war, bestellte er eine Dose Schweppes Tonic, zwei Fläschchen Gin und einen Beutel Maischips. Als die Flugbegleiterin seine Mastercard durch das Lesegerät zog, funktionierte sie nicht, woraufhin er ihr seine American Express-Karte gab und sie dabei so zornig anstarrte, als wäre sie am Versagen der ersten Karte schuld. Dixon fragte sich, ob die Mastercard wohl ihr Limit erreicht hatte und ihr Besitzer sich die Amex für absolute Notfälle aufhob. Möglich war das durchaus. Der Mann hatte einen schlechten Haarschnitt und wirkte generell ein bisschen zerzaust. Eigentlich war das Dixon völlig egal, aber so konnte er an etwas anderes denken als an sein beständiges, leichtes Angstgefühl, das Vorgefühl. Sie hatten jetzt eine Flughöhe von 34.000 Fuß erreicht, bis nach unten war es also ziemlich weit. Mary Worth bat um Wein, den sie dann gewissenhaft in den kleinen Plastikbecher goss. »Sie nehmen nichts, Mr. Dixon?« »Nein, im Flugzeug esse und trinke ich nicht.« Der Geschäftsmann grunzte. Er hatte seinen ersten Gin Tonic bereits intus und machte sich an den zweiten. »Sie haben Angst beim Fliegen, stimmt's?« sagte Mary Worth mitfühlend. »Ja, es gab keinen Grund, das nicht zuzugeben.« »Ist leider so.« »Unsinn«, sagte der Geschäftsmann. Gekräftigt von seinem Drink bildete er jetzt richtige Worte, anstatt sie herauszugrunzen. »Ist die sicherste Form zu reisen, die man je erfunden hat. Seit x Jahren ist kein Verkehrsflugzeug mehr abgestürzt, zumindest nicht in diesem Land.« »Mir ist das gleich«, sagte Mary Worth. Sie hatte ihr Fläschchen inzwischen halb geleert und ihre Wangen waren rosig, ihre Augen funkelten. »Seit mein Mann vor 5 Jahren gestorben ist, habe ich nicht mehr in einem Flugzeug gesessen, obwohl wir früher 3 bis 4 Mal im Jahr geflogen sind. Hier oben fühle ich mich gottnah.« Wie auf ein Stichwort fing ein Baby an zu weinen. »Na, wenn's im Himmel derart eng und lärmig ist, will ich da lieber nicht landen«, bemerkte der Geschäftsmann mit einem Blick in die gedrängt volle Kabine der 737. »Angeblich ist es 50-mal sicherer als Autofahren«, sagte Mary Worth. »Mindestens. Vielleicht waren es auch 100-mal.« »Es ist 500-mal sicherer.« Der Geschäftsmann beugte sich über Dixon, um Mary Worth die Hand hinzustrecken. Offenbar hatte der Gin sein vorübergehendes Wunder gewirkt und ihn aus einem mürrischen in einen umgänglichen Zeitgenossen verwandelt. »Frank Freeman.« Lächelnd schüttelte sie die dargebotene Hand. Craig Dixon saß aufrecht und kläglich zwischen den beiden, aber als Freeman auch ihm die Hand bot, schüttelte er sie. »Puh«, sagte Freeman und lachte sogar, »Sie haben ja tatsächlich Angst. Aber wie man so sagt, kalte Hände, warmes Herz.« Er leerte seinen Drink. Dixons Kreditkarten funktionierten immer. Er übernachtete in erstklassigen Hotels und verzehrte erstklassige Mahlzeiten. Manchmal verbrachte er die Nacht mit einer gut aussehenden Frau, wobei er extra für einige Spezialitäten bezahlte, die allerdings nicht besonders speziell waren, zumindest im Hinblick auf gewisse Websites, die Mary Worth wahrscheinlich nicht aufsuchte. Er hatte Freunde unter den anderen Turbulenzexperten, sie bildeten eine verschworene Gemeinschaft, verbunden nicht nur durch ihren Beruf, sondern auch durch ihre Ängste. Die Bezahlung war ausgezeichnet, dazu kamen die zusätzlichen Vorzüge, aber in solchen Augenblicken schien das absolut nicht von Belang zu sein. In solchen Augenblicken war da nur die Angst. Es würde gut ausgehen, es ging immer gut aus. Doch in solchen Augenblicken, wo er darauf wartete, dass das Desaster losging, hatte diese Vorstellung keinerlei Kraft, was natürlich den Grund darstellte, weshalb er für so etwas gut geeignet war. 34.000 Fuß. Ziemlich weit bis nach unten.